hier für immer. Er gab mir sein Wort. Keine Macht auf Erden nimmt uns diese Liebe fort. Er bleibt hier für immer, denn ich gab ihm frei. Er hat sich entschieden. Ich ließ ihn gehen. Eines Tages stand er dann hier vor meiner Tür. Er bleibt hier für immer. Er gab mir sein Wort. Keine Macht auf Erden nimmt uns diese Liebe fort. Er bleibt hier für immer, denn ich gab entschieden. Für uns beginnt das Leben neu. Er bleibt hier für immer. Er gab mir sein Wort. Keine Macht auf Erden nimmt uns diese Liebe fort. Er bleibt hier für immer, denn ich gab